Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 13. Oktober 98. Nur ein paar Zeilen vorläufig zum Dank für den Almanach. Er kam vor Tische und zum Dessert traktierte ich die Frauen mit deinen zwei Romanzen. Sie machten großes Glück, wie ich erwartete, und mit vollem Herzen wurde sogleich deine Gesundheit getrunken. Du legst, das weiß ich wohl, auf diese Gattung keinen sonderlichen Wert, vielleicht eben, weil sie dir weniger Anstrengung kostet, was gerade ein Beweis für dein Talent wäre. Aber ich rechne diese Produkte wieder unter deine gelungensten Arbeiten. Das Bürgerlied ist mir und einem kleinen Publikum gewiss äußerst schätzbar, aber es ist nicht von so allgemeiner Wirkung. Das fremde Kostüm benimmt ihm die Popularität. Unter den goetheschen Gedichten sind Euphrosyne und Amyntas meine Lieblinge. Auch ist ihm, deucht mich, der Junggesell und der Mühlbach vorzüglich gelungen. Luise hat rechte hübsch Sachen geliefert, Mattheson fiel aber zum Teil frostige Reimerei. Von Schlegel würde ich die Lebensmelodien vorziehen, doch ist der Gedanke nicht neu. Ludwig Tieck zeichnet sich unter den neu auftretenden vorteilhaft aus, nächstens mehr über einzelne Gedichte. Kannst du mir nicht das Manuskript von Wallensteins Lager in seiner jetzigen Gestalt schicken? Eine Reise nach Weimar ist jetzt freilich kein mögliches Unternehmen. Bis zu Ende des Jahres habe ich vollauf zu tun, damit alle Reste aufgearbeitet werden. K.